Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier. Komm an die Bar und setz mich hin. Da ist auch Sylvie, die Kellnerin. Sie sieht mich an und ich sage zu ihr: Mama, ein Whisky, ein Kaffee und ein Bier. Und dann zünd ich mir Zigarette an, denn ich bin der Rock'n'Roll-Mann. Ich bin so schön, so souverän, so toll. Ich wüsste nicht, was ich an mir ändern soll. Bin von mir selber total überzeugt. Ich hab mich sogar schon vor mir selber verneigt, denn ich bin selbst mein größter Fan. War bei Konzerten von den Stones, von Johnny Hooker, Oasis und Ramones. Doch ich mach das jetzt mal öffentlich. Ich bin keiner, woo, ist so gut wie ich. Näher an mich kommt keiner ran, denn ich bin der Rock'n'Roll-Mann. Weiß ich genau, das ist ein Holler Nazi und da steckt seine Frau. Der patscht mich wieder voll, doch ich sag ihm ins Gesicht: Ey, ich muss ihm mal was sagen, ich mag sie nicht. Und ich mach das, weil ich das kann. Denn ich bin der Rock'n'Roll-Mann. In meiner Kindheit gab's kein TV, da meine Mutter war eine taffe Frau. Statt Sandmann lief zum Abendgruß im Radio der Honky Tonk Blues. Und es kam bei mir gut an, deshalb bin ich heute der Rock'n'Roll-Mann.